Eine Delegation der Zentralbank unter Leitung vom Direktor Kim Chun-gyun verließ am 25. Juni mit einer Maschine Pyongyang, um an der 25. Internationalen Bankkonferenz in Sankt Petersburg, Russland teilzunehmen.